الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Also with Allah in hand, the Welt in Allah's Segen und Heil, Barmherzigkeit an unserem Propheten Muhammad عليه الصلاة والسلام. Meine lieben Geschwister, unser Prophet عليه الصلاة والسلام sagte: Hört, es gibt im Körper wahrlich ein Stückchen Fleisch. Ist es gesund, ist es auch der gesamte Körper. Ist es hingegen schlecht, ist es auch der gesamte Körper. Hört, es ist das Herz. Der Hadith befindet sich bei Bukhari und bei Muslim. Wenn die Herzen gut sind, sind es dementsprechend auch unsere Taten und dementsprechend auch unsere Zustände. Und das Gleiche gilt für das Gegenteil. Das Umgekehrte gilt für das Gegenteil. Und deswegen, der Prophet a.s. fängt mit dem Ursprung an und sagt dir, wozu das führt. Und du brauchst jetzt, wenn du bei diesem Guten nicht angekommen sein solltest, nur rückverfolgen. Du brauchst nur gucken. Also wenn dein Zustand nicht so ist, wie er eigentlich sein sollte, verfolgst du die Sache rückwärts und schaust auf deine Taten. Und dann schaust du, woher sie kommt, von seinem Herzen. Und dann merkst du, wo das Problem liegt. Und wir möchten heute nicht bei der Theorie bleiben, sondern schon auf etwas Praktisches hinweisen. Aber es ist halt so, wenn das Herz verdorben ist, dann sind es auch die Taten. Und wir verlieren unser Dies und Jenseits. Allah Azza wa Jalla sagte sinngemäß im Koran, Surat al-Hajj, Vers 46, aber wahrlich, es sind nicht die Augen, die blind sind, sondern die Herzen in den Brüsten sind blind. Das arabische Wort für Herz ist Qalb und kommt sprachlich vom Wort Taqallub, was hin und her wenden bedeutet. Das heißt, sein Blatt wendet sich ständig. Es verändert sich ständig. Heute ist es, oder was heißt heute? Jetzt im Moment ist es glücklich und zufrieden, ein paar Momente später ist es traurig und schmerzt und tut weh. Heute Morgen ist es als gläubiges Herz aufgewacht und abends schläft es als ungläubiges ein. Oder umgekehrt. Unser Herz ist ständig Einflüsterungen, Gedanken, Überzeugungen ausgesetzt, mit denen das Herz sich auseinandersetzt und man hat die Sache selbst nicht im Griff. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam oft in einem Bittgebet gesprochen und gesagt, O der die Herzen wendet, O du, der die Herzen wendest, festige mein Herz auf deine Religion. Ein weiterer Begriff im Arabischen, das ist der Begriff Fuad, weist darauf hin, dass das Herz ein Brennpunkt ist. Ein Ort ist, also das Wort kommt von Fa'ad, da heißt so viel wie rösten. Und warum kommt es von diesem Begriff? Warum ist es ein Brennpunkt? Weil es durch seinen dauerhaften Betrieb und seiner ständigen Bearbeitung von Gedanken und Überlegungen warm ist. Du kannst deine Augen schließen, dann siehst du nichts. Du kannst deine Ohren mit deinen Fingern zuhalten, dann hörst du nichts. Aber wie willst du dein Herz schützen vor Gedanken, vor Überlegungen und vor den Dingen, die zum Herzen gelangen? Es geschieht, egal ob du willst oder nicht. Und das Tragische an der Sache ist, dass unser Leben mit diesem Stück Fleisch fest verknüpft ist. Und in ihm gibt es Krankheiten, von denen der Koran spricht. Ich zähle ein paar davon auf. Allen voran der Unglaube, der Schirk, die Heuchelei, die Versiegelung, das Gepräge, die Hülle, die Decke, die Umhüllung, der Ansatz, die Scheidewand, das Schloss, die Abschweifung. All das sind Krankheiten des Herzens, die Allah im Koran erwähnt hat. Ibn Rajab, rahimahullah, sagt über den Hadith, über das Stück Fleisch am Anfang, wenn es gesund ist und sich darin nichts anderes als die Liebe zu Allah und dem, was er liebt, befindet, die Ehrfurcht vor Allah, die Angst, Dinge zu begehen, die er verabscheut, subhanahu wa ta'ala, dann sind auch die Bewegungen seiner Extremitäten in Ordnung. Zitat Ende. Imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah, sagte, behandle dein Herz, denn das, was Allah von seinen Dienern will, ist die Rechtschaffenheit ihrer Herzen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bestätigt dies durch seine Worte, als er sagte: Wahrlich, Allah schaut nicht auf eure Körper und eure Gestalten, sondern er schaut auf eure Herzen. Und subhanallah, wie die Menschen sich auf den ersten Teil fixieren und ihren Fokus darauf legen, wie sie anderen Menschen erscheinen, durch ihr äußeres Erscheinungsbild. Ob das beginnt mit der Frisur und endet mit den Socken. Und sie achten darauf, wie sie den anderen Menschen erscheinen, aber sie achten nicht darauf, wie sie Allah gegenüber mit dem Herzen glauben. Aber ansonsten, was bringt es denn, lieber Bruder, liebe Schwester, was bringt es denn, wenn du dich in der Moschee niederwirfst und für Allah oder vor Allah verbeugst, aber am Ende bist du mit dem Heuchler Abdullah ibn Ubay in der untersten Stufe der Hölle zusammen. Al-Hasan al-Basri, liebe Geschwister, hatte in seinem Zuhause eine Sitzung, in der er nur über Themen wie Askese, Gottesdienste, herzaufweichende Themen und andere Taten des Herzens zu reden pflegte. Und wenn jemand ihm sagt, eine andere Frage stellt, sagt er: Guck mal, wir wollen jetzt hier Allahs Gedenken, bitte lenk uns nicht davon ab. Deshalb müssen wir aufpassen, uns nicht in unserem Alltag aufgrund der zahlreichen Beschäftigungen zu verlieren. Wie schützen wir das Herz vor dem Tod? Denn es ist ja noch lebendig, inshallah. Antwort: indem man die Todesursachen meidet. Das Schloss, von dem Allah im Koran gesprochen hat, öffnet sich durch die Versöhnung und das Pflegen der Verwandtschaftsbande. Die Hülle um das Herz wird durch Ehrlichkeit aufgedeckt, die Decke und die Umhüllung durch den Glauben, die Scheidewand, in der man sich der Wahrheit zuwendet, den Ansatz entfernt man durch die Taube, die Abschweifung meidet man durch das Festhalten an der Wahrheit. Und für all dies gibt es koranische Verse, deren Zitierung den Rahmen jetzt sprengen wird. Was hält denn das Herz denn am Leben? Zu sehen, wie jemand stirbt und alles, wofür er sein Leben lang gearbeitet hat, zurücklässt und nur den Iman und seine rechtschaffenen Taten mit in sein Grab nimmt. Außerdem, mit guten Menschen zusammen zu sein, die Allahs Gedenken und dich auch an Allah tabarak wa ta'ala erinnern. Es gibt Menschen, die, wenn du sie nur siehst, erinnern sich an Allah azza wa jalla. Ibn Qayyim rahimahullah sagte: Wenn uns die Widersacher umzingelt und erschüttert haben, wenn sie sich gegen uns versammelt haben und uns die Angst von allen Seiten überkommen hat, sind wir zu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gegangen bei Allah. Sobald wir sein Gesicht sahen, haben uns all diese Dinge verlassen. Solche Sachen weiß nur jemand, der auch tatsächlich mit den großen Gelehrten gesessen ist. Und es heißt, dass ein Mann bei Uthman ibn Affan radiallahu anhu eintrat und dann sagte der Khalifa: Euer einer versündigt sich gegenüber seinem Herrn und dann kommt er zu mir hinein. Da sprach ein Mann von den Anwesenden: Ist das etwa eine Offenbarung nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Warum weißt du denn sowas? Dann teilte er ihm mit, dass dies der Scharfsinn des Gläubigen ist. Das, was sich nämlich im Herzen befindet, spiegelt sich im Gesichte der Menschen wider. Das Herz hält man durch gute Taten allgemein am Leben, aber dazu gehört auch besonders das Besuchen von Gräbern und der Gedanke an den Tod. Und dies alles wird bestärkt, untermauert durch die Aussage, die Ibn Abbas zugeschrieben wird, in manchen Überlieferungen auch Anas ibn Malik, dass sie sagten: Eine gute Tat erzeugt Licht im Herzen, Erleuchtung im Gesicht, Körperkraft, vermehrt die Versorgung und Liebe in den Herzen der Geschöpfe. Ja, subhanallah, die gute Tat bringt einfach alles Gute mit sich und die schlechte Tat alles Schlechte. Er sagte: Eine schlechte Tat erzeugt Dunkelheit im Gesicht, Finsternis im Herzen, Körperschwäche, Verringerung der Versorgung und Abscheu in den Herzen der Geschöpfe. Das Herz, liebe Geschwister, wird durch gute Taten des Herzens lebendig, wie Ikhlas, Nachdenken, Iman, Hoffnung, Angst, Vertrauen, Demut und Liebe zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka quluban hayyatan amiratan bil iman. Na'udhu bika min mawti al qulub wa na'udhu bika min al kufri wal fusuqi wal isyan. Wa na'udhu bika min al hawa wal tughyan. Nas'aluka al khashyata wal inabata wal khudu'a bayna yadayk. Allahumma arzuqna al tawadu'a wal sakina wa habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina waj'alna min al rashidin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.